Aufdecken von Irrlehren. Kundgabe 8814. Empfangen am 18. und 19.06.1964. Aufdecken von Irrlehren ist Gottes Wille. Dass ihr die Wahrheit hinaustragen sollet, ist mein Wille. Und dazu gehört auch das Aufdecken von Irrlehren, die sich in mein Wort eingeschlichen haben, was nicht anders als durch das Gegenüberstellen der reinen Wahrheit geschehen kann. Ihr müsstet euch immer fragen, wer euch für die Wahrheit dessen, was euch als meine Lehre unterbreitet wird, garantiert. Ihr könnet nicht einfach Menschenworte hinnehmen als Wahrheit, zumal ihr wisset, dass auf solche auch mein Gegner einwirken kann, dem immer daran gelegen ist, die Menschheit in Verwirrung zu stürzen. Und ihr werdet darauf auch rechte Antwort erhalten, wenn es euch um die reine Wahrheit geht, wenn ihr nicht im Irrtum wandeln wollet und mich um Antwort angehet, die ich euch wahrlich nicht vorenthalte. Und ich werde euch als erstes wissen lassen, dass ihr einen freien Willen besitzet, der nie und nimmer im Zwang gehalten werden darf. Ich werde euch darauf aufmerksam machen, dass er von keiner Seite aus bestimmt werden kann, weder von guter noch von schlechter Seite, und dass ihr euch für diesen Willen verantworten müsstet, wie ihr ihn genützt habt. Somit ist also jede Lehre, die im Zwang als Dogma euch zur Annahme bestimmte, entgegen meinem Willen. Ihr habt die Freiheit, selbst zu bestimmen, was ihr glauben wollet, und kein Mensch kann euch diese Glaubensfreiheit beschneiden. Ihr besitzet auch das Recht, die verschiedensten Glaubensrichtungen gegeneinander abzuwerten, sodass ihr aus allen Geistesrichtungen das herausnehmen könnet, was euch zusagt. Immer werde ich also die Menschen ansprechen, die im Verlangen nach der reinen Wahrheit stehen. Denn alle anderen sind uninteressiert. Es ist ihnen gleichgültig, ob ihnen Wahrheit geboten wird oder nicht. Sie begnügen sich mit den Lehren, die meinem Evangelium menschlicherseits hinzugesetzt wurden, die aber als völlig widersinnig erkannt werden könnten, wenn die Menschen sich damit befassen möchten. Und es hat mein Gegner eine sehr feste Masche geknüpft, indem er die Menschen zum Gehorsam zwang, der jede eigene Glaubensmeinung ausschaltet, indem sich niemand getraut, eigene Meinungen zu haben oder er sich einer großen Sünde schuldig zu machen glaubt. Und es gilt nur hier, den Willen Gottes voranzustellen. Darum also mache ich euch auf den freien Willen aufmerksam, den ihr also streiten müsstet, wenn ihr euch unter Menschengebot beuget. So auch ist euch das Wirken des Geistes im Menschen unbekannt, das alleinige Mittel, um euch in den Besitz der Wahrheit zu setzen. Ihr glaubet es nicht, dass ich selbst euch in die Wahrheit leiten werde, und alles so gewonnene Wissen lehnet ihr ab. Dieses aber allein ist Wahrheit, und es deckt so manche Irrlehre auf. Doch solange ihr euch beuget einem Gebot des Satans, dass ihr nicht frei euch entscheiden dürfet für eine von euch als recht erkannte Lehre, solange ihr euch nicht davon frei machen könnet, was niemals ich selbst von euch fordere, seid ihr Sklaven, also völlig unfrei. Denn selbst ich werde keinen Menschen zwingen, die Wahrheit anzunehmen, der sie als solche nicht erkennt, weil ich dem Menschen freien Willen gegeben habe. Ihr setzet so oft den Einwand entgegen, dass die Menschen in einer Gedankenrichtung erzogen werden müssen. Doch dann haltet euch nur an die zwei Gebote, die ich selbst den Menschen auf Erden gelehrt habe. Suchet sie nur in den Liebegeboten zu unterweisen und ihr tut wahrlich alles, was den Menschen nötig ist, zur Seelenreife. Denn nun wird es sich wieder herausstellen, wer des ernsten Willens ist, in der Liebe zu leben. Und dieser wird auch dann das Wirken meines Geistes in sich erfahren. Er wird selbst eingeführt werden in die Wahrheit, in das Wissen um Sinn und Zweck der Schöpfung, um Sinn und Zweck des Erdenlebens und vor allem um die Begründung und Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu Christi, ohne den kein Mensch selig werden kann. Ihr jedoch seid keine lebendigen Christen. Christen, die in der Nachfolge Jesu leben und voll überzeugt sind von der Kraft des Erlösungswerkes. Christen, die ich zu meiner Kirche zählen kann, deren Gründer ich selbst bin. Ansonsten ihr wahrlich auch die Stimme meines Geistes hören würdet, die euch Aufschluss geben kann über die vielen Irrlehren, die in der Welt Verbreitung finden und gegen die ich ankämpfen werde stets und ständig. Denn nur die Wahrheit führt zu mir und nur durch die Wahrheit könnet ihr selig werden. Und darum werde ich immer wieder meinen Vertretern auf Erden die Wahrheit zuführen und ihnen gleichzeitig den Auftrag erteilen, sie hinauszutragen in die Welt, weil der Mensch in der Wahrheit stehen muss, will er selig werden. Amen.